Kapitel 8. Draußen im Staub und im Müll, inzwischen wühlten 4 Hunde darin, gingen Bernard und John langsam auf und ab. »Es ist so schwer zu begreifen«, sagte Bernard, »oder nachzuempfinden, als lebten wir auf verschiedenen Planeten in verschiedenen Zeitaltern. Eine Mutter, der ganze Dreck hier, Götter, Alter und Krankheiten.« Er schüttelte den Kopf. »Es ist fast unvorstellbar. Ich werde nie verstehen, wenn Sie es mir nicht ein wenig erklären.« »Was erklären?« »Das da«, er deutete auf das Dorf. »Das hier?« Nun war es das kleine Haus außerhalb, auf das er zeigte. »Alles? Ihr ganzes Leben?« »Aber was gibt es da groß zu sagen?« »Alles, von Anfang an. Gehen Sie so weit zurück, wie Ihre Erinnerung reicht.« »So weit zurück, wie meine Erinnerung reicht?« John legte die Stirn in Falten. Es entstand eine lange Pause. Es war sehr heiß. Sie hatten viele Tortillas gegessen und Mais. Linda sagte, »Komm, leg dich her, Baby.« Sie lagen zusammen auf dem großen Bett. »Sing!« Und Linda sang. Sang Streptokokken vom Serotyp G. Und Schlaf, Baby, Schlaf, sei dekantiert noch brav. Ihre Stimme wurde immer leiser. Es rumpelte und erschreckte hoch. Ein Mann stand am Bett, riesig, beängstigend. Er sagte etwas zu Linda und Linda lachte. Sie hatte sich die Decke bis zum Kinn hochgezogen, doch der Mann zerrte sie wieder herunter. Sein Haar war wie zwei schwarze Stricke und um den Arm trug er einen hübschen Silberreif mit blauen Steinen darin. Der Armreif gefiel ihm, aber er hatte auch Angst. Er barg das Gesicht an Lindas Körper. Linda legte eine Hand auf ihn und da fühlte er sich besser. In den anderen Worten, die er nicht so gut verstand, sagte sie zu dem Mann, »Nein, nicht in Johns Gegenwart.« Der Mann hatte ihn und dann Linda angesehen und leise ein paar Worte gemurmelt. Linda sagte nein. Aber der Mann hatte sich über das Bett zu ihm herabgebeugt, sein Gesicht war riesig und furchtbar, die schwarzen Haarstricke berührten die Decke. »Nein«, hatte Linda wieder gesagt und ihn fester an sich gedrückt. »Nein, nein!« Aber der Mann hatte ihn am Arm gepackt. Es tat weh, er schrie. Da packte ihn der Mann auch mit der anderen Hand und hob ihn hoch. Linda hielt ihn fest, rief noch immer, »Nein, nein!« Aber der Mann sagte etwas in barschem Ton und plötzlich waren ihre Hände fort. »Linda, Linda!« Er hatte getreten und gestrampelt, aber der Mann trug ihn zur Tür, öffnete sie, setzte ihn im Nebenraum auf den Boden und verschwand wieder hinter der geschlossenen Tür. Er hatte sich aufgerichtet, war zur Tür gerannt. Auf Zehenspitzen kam er gerade eben an den großen hölzernen Riegel heran. Er hob ihn und drückte, aber die Tür ging nicht auf. »Linda«, rief er. Sie antwortete nicht. Er erinnerte sich an einen gewaltigen Raum, ziemlich dunkel, in dem große Holzrahmen mit Fäden standen und drumherum viele Frauen. »Die Decken webten«, sagte Linda. Linda befahl ihm, sich in die Ecke zu den anderen Kindern zu setzen, während sie den Frauen half. Er spielte lange mit den kleinen Jungen, plötzlich gab es erhobene Stimmen und nun stießen die Frauen Linda weg und Linda weinte. Sie ging zur Tür, er lief ihr nach. Er fragte sie, warum die anderen wütend seien. »Weil ich etwas kaputt gemacht habe«, sagte sie und wurde selbst wütend. »Woher soll ich denn ihre blöde Webarbeit können?«, murrte sie. »Diese blöden Wilden.« Er fragte sie, was Wilde seien. Als sie zu Hause ankamen, wartete Poppy an der Tür und er ging mit ihnen hinein. Er hatte eine große Kalebasse mit dem Zeug, das nach Wasser aussah, aber kein Wasser war, sondern stank und einem den Mund verbrannte und einen Husten machte. Linda trank davon und Poppy trank davon und dann lachte Linda viel und sprach sehr laut und dann ging sie mit Poppy in das andere Zimmer. Als Poppy dann wieder weg war, ging er zu ihr hinein. Linda lag im Bett, sie schlief so fest, dass er sie nicht wecken konnte. Poppy war noch oft gekommen. Er sagte, das Zeug in der Kalebasse heiße Mescal, aber Linda meinte, eigentlich müsse es Soma heißen, bloß dass einem davon hinterher schlecht werde. Er hasste Poppy. Er hasste sie alle, alle Männer, die Linda besuchen kamen. Eines Nachmittags, als er mit den anderen Kindern gespielt hatte, es war kalt gewesen, das wusste er noch, auf den Bergen hatte Schnee gelegen, kam er nach Hause und hörte im Schlafzimmer zornige Stimmen, und es fielen Worte, die er nicht verstand, von denen er aber wusste, dass es schlimme Worte waren. Dann, rums, fiel etwas um, er hörte hastige Bewegungen, dann krachte es wieder und es gab Geräusche, als würde ein Maultier geschlagen, aber kein knochiges, und Linda schrie. »Ah, nicht, bitte nicht«, schrie sie. Er lief hinein. Es waren drei in dunkle Wolldecken gehüllte Frauen da. Linda lag auf dem Bett. Eine der Frauen hielt ihre Handgelenke fest, eine andere hatte sich auf ihre Beine gelegt, damit sie nicht um sich treten konnte. Und die dritte schlug sie mit einer Peitsche. Einmal, zweimal, dreimal, und jedes Mal schrie Linda auf. Weinend hatte er an den Deckenfransen der Frau mit der Peitsche gezerrt. »Bitte, bitte!« Mit der freien Hand hatte sie ihn weggedrückt. Wieder sauste die Peitsche herab und wieder schrie Linda. Da hatte er mit beiden Händen die große braune Pranke der Frau gepackt und zugebissen, so fest er konnte. Sie hatte aufgeschrien, ihm die Hand entrissen und ihn zu Boden gestoßen. Dort hatte sie ihm drei Hiebe mit der Peitsche versetzt. Das tat schlimmer weh als alles, was er kannte, wie Feuer. Die Peitsche sauste noch einmal nieder, aber diesmal war Linda diejenige, die schrie. »Aber wieso wollten sie dir wehtun, Linda?« hatte er am Abend gefragt. Er weinte immer noch, weil die roten Schwielen auf seinem Rücken so schrecklich wehtaten. Aber er weinte auch, weil die Leute so gemein und so ungerecht waren und weil er nur ein kleiner Junge war und nichts gegen sie ausrichten konnte. Linda weinte auch. Sie war zwar erwachsen, aber sie war nicht stark genug, um es mit allen dreien aufnehmen zu können. Es war auch gegen sie ungerecht. »Warum wollten sie dir wehtun, Linda?« »Ich weiß es nicht. Woher soll ich das wissen?« Es war schwer, ihre Worte zu verstehen, weil sie auf dem Bauch lag und ihr Gesicht in die Kissen drückte. »Sie sagen, die Männer seien ihre Männer«, fuhr sie fort, und sie schien gar nicht recht mit ihm zu reden, sie schien mit jemandem in ihrem Innern zu reden. Es war ein langes Gespräch, das er nicht verstand, und am Ende weinte sie schlimmer als vorher. »Nicht weinen, Linda, nicht weinen.« Er drängte sich an sie. Er schlang ihr den Arm um den Hals. Linda schrie auf. »Ach, pass doch auf, meine Schulter, au!« und stieß ihn ziemlich heftig weg. Sein Kopf schlug gegen die Wand. »Dummes Ding!« rief sie, und dann begann sie, ihn auf einmal zu ohrfeigen. Piff, paff. »Linda«, rief er, »Mutter, nicht?« »Ich bin nicht deine Mutter. Ich will nicht Mutter sein.« »Aber Linda, au!« Sie ohrfeigte ihn. »Zur Wilden gemacht«, schrie sie. »Werfen müssen, wie ein Tier. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich vielleicht zum Inspektor gehen können. Ich hätte vielleicht entkommen können. Aber mit Baby? Nein, diese Schande.« Er sah, dass sie ihn wieder schlagen wollte, und hob schützend den Arm vors Gesicht. »Nicht, Linda, bitte nicht!« »Kleines Tier!« Sie zerrte seinen Arm hinunter, sein Gesicht lag bloß. »Nicht, Linda!« Er schloss in Erwartung des Schlags die Augen. Doch sie schlug nicht zu. Als er nach einiger Zeit die Augen öffnete, sah er, dass sie ihn musterte. Er lächelte zaghaft. Plötzlich umschlang sie ihn und übersäte ihn mit Küssen. Manchmal stand Linda tagelang überhaupt nicht auf. Sie lag im Bett und war traurig. Oder sie trank von dem Zeug, das Popé mitbrachte, und dann lachte sie viel und schlief ein. Manchmal war sie krank. Oft vergaß sie, ihn zu waschen, und es gab nichts zu essen als kalte Tortillas. Er erinnerte sich, wie furchtbar sie geschrien hatte, als sie das erste Mal die kleinen Tiere in seinem Haar gefunden hatte. Die schönsten Zeiten waren die gewesen, wenn sie ihm von dem anderen Ort erzählte. »Und da kannst du wirklich fliegen, wann immer du willst?« »Wann immer du willst.« Und dann erzählte sie ihm von der herrlichen Musik, die aus einem Kasten kam, und den schönen Spielen, die man spielen konnte, und den köstlichen Sachen, die es zu essen und zu trinken gab, und dem Licht, das anging, wenn man ein kleines Ding an der Wand drückte, und von Bildern, die man hören und fühlen und riechen konnte, nicht nur sehen, und von dem anderen Kasten, der gute Gerüche machte, und von den rosa und grünen und blauen und silbernen Häusern, die hoch waren wie Berge, und alle glücklich, nie traurig oder zornig, und jeder gehörte jedem. Und von den Kästen erzählte sie, in denen man sehen und hören konnte, was am anderen Ende der Welt geschah. Von Babys in wunderbar sauberen Ballonflaschen, alles so sauber, keine schlimmen Gerüche, kein bisschen Dreck. Und die Menschen nie einsam, sondern alle beieinander und so lustig und glücklich, wie bei den Sommertänzen hier in Malpais, nur viel fröhlicher. Und die Freude herrsche jeden Tag, jeden Tag. Er lauschte stundenlang. Und manchmal, wenn er und die anderen Kinder vom vielen Spielen müde waren, erzählte ihnen einer der Alten des Dorfs in den anderen Worten von dem großen Verwandler der Welt und dem langen Kampf zwischen der rechten Hand und der linken Hand, zwischen nass und trocken. Von Avona Vilona, der durch seine nächtlichen Gedanken einen dicken Nebel machte und aus diesem Nebel die ganze Welt erschuf. Von Erdmutter und Himmelsvater, von den Zwillingsgöttern des Krieges und des Zufalls, Ahayuta und Marsailema, von Jesus und Pukong, von Maria und der Selbsterneuerin Etzanatlehi, von dem schwarzen Stein der Laguna und dem großen Adler und der lieben Frau von Akoma. Seltsame Geschichte. Umso schöner, weil sie in den anderen Worten erzählt und nur halb verstanden waren. Nachts im Bett dachte er an den Himmel und an London und an die liebe Frau von Akoma und die vielen, vielen Reihen Babys in sauberen Ballonflaschen und Jesus, der flog, und Linda, die flog, an den großen Direktor der Weltbrüter und an Avona Vilona. Es kamen viele Männer Linda besuchen. Die Jungen begannen, mit dem Finger auf ihn zu zeigen. In den seltsamen anderen Worten sagten sie, Linda sei schlecht. Sie gaben ihr Namen, die er nicht verstand, aber von denen er wusste, dass es schlechte Namen waren. Eines Tages sangen sie ein Lied über sie, wieder und wieder. Er bewarf sie mit Steinen. Sie warfen auch. Ein spitzer Stein schlitzte ihm die Wange auf. Das Blut hörte gar nicht mehr auf zu laufen. Er war blutüberströmt. Linda lehrte ihn lesen. Mit einem Kohlestückchen malte sie Bilder an die Wand. Ein kauerndes Tier, ein Baby in einer Flasche. Dann schrieb sie die Buchstaben dazu. Da ist die Maus, da kommt das Kind heraus. Er lernte rasch und mühelos. Als er alle Worte von der Wand ablesen konnte, öffnete Linda ihre große Holztruhe und zog unter den komischen kurzen Hosen, die sie nie trug, ein dünnes Büchlein hervor. Er hatte es schon oft gesehen. »Wenn du größer bist«, hatte sie immer gesagt, »kannst du es lesen.« Jetzt war er groß genug. Er war stolz. »Du wirst es wahrscheinlich nicht sehr spannend finden«, sagte sie, »aber etwas anderes habe ich nicht.« Sie seufzte. »Wenn du nur die herrlichen Lesemaschinen sehen könntest, die wir in London hatten«, er begann zu lesen. »Die chemische und bakteriologische Konditionierung des Embryo, praktische Anleitung für Beta- Embryonenmagazinkräfte. Allein um den Titel zu entziffern, brauchte er eine Viertelstunde. Er warf das Buch auf den Boden. »Dummes, dummes Buch«, rief er und fing an zu weinen. Die Jungen sangen noch immer das schlimme Lied über Linda. Manchmal lachten sie auch über ihn, weil er so zerlumpt war. Wenn er seine Sachen zerriss, konnte Linda sie nicht flicken. An dem anderen Ort, erklärte sie ihm, warfen die Leute Sachen mit Loch einfach weg und besorgten sich neue. »Lumpenpack, Lumpenpack«, riefen die Jungen. »Aber ich kann lesen«, sagte er sich dann, »und Sie nicht?« »Sie wissen nicht einmal, was Lesen ist.« Wenn er nur fest genug ans Lesen dachte, fiel es ihm leichter, so zu tun, als machte ihm die Hänselei nichts aus. Er bat Linda, ihm das Buch nochmal zu geben. Je mehr die Jungen mit dem Finger zeigten und sangen, desto eifriger las er. Bald konnte er alle Wörter gut lesen, auch die ganz langen. Aber was bedeuteten sie? Er fragte Linda. Doch selbst wenn sie zu antworten imstande war, half das nicht wirklich weiter. Und meist konnte sie gar nicht antworten. »Was sind Chemikalien?«, fragte er. »Ach, so etwas wie Magnesiumsulfat und Alkohol, um Deltas und Epsilons klein und rückständig zu halten. Oder Calciumcarbonat für die Knochen, sowas.« »Aber wie macht man Chemikalien, Linda? Wo kommen sie her?« »Tja, weiß ich nicht. Sie kommen aus Flaschen. Und wenn die Flaschen leer sind, bestellt man aus dem Chemikalienmagazin Nachschub. Die im Chemikalienmagazin machen sie wahrscheinlich. Oder bestellen sie selbst aus dem Werk, ich weiß es nicht. Ich habe mich mit Chemie nie befasst. Ich habe immer mit Embryonen gearbeitet. So war es mit allem, was er fragte. Linda schien nie die Antwort zu kennen. Die Antworten der alten Männer im Dorf waren da sehr viel genauer. Die Saat des Menschen und aller Geschöpfe, die Saat der Sonne und die Saat der Erde und die Saat des Himmels, sie alle hat Avona Vilona aus dem Nebel der Mehrung gemacht. Nun hat aber die Welt vier Gebärmütter, und Avona Vilona legte die Samen in die unterste der vier Gebärmütter, und die Saat ging langsam auf. Eines Tages später, hatte sich John ausgerechnet, dass es kurz nach seinem 12. Geburtstag gewesen sein musste, kam er nach Hause und entdeckte auf dem Schlafzimmerboden ein Buch, das er noch nie gesehen hatte. Es war ein dickes Buch und sah sehr alt aus. Die Leinenbindung war von Mäusen zernagt, es hatte lose und zerknitterte Seiten. Er nahm es hoch und studierte das Titelblatt. Das Buch hieß »William Shakespeare, sämtliche Werke«. Linda lag mit einem Becher des entsetzlich stinkenden Mescal auf dem Bett. »Das hat Popeye gebracht«, sagte sie. Ihre Stimme war so schwer und rau, dass sie wie jemand anders klang. »Es lag in einer der Truhen der Antilopen Kiva. Es soll dort hunderte Jahre gelegen haben. Wahrscheinlich stimmt das sogar, denn ich habe reingeschaut, und in dem Buch steht nichts als Unsinn.« Unzivilisiert. Aber zum Üben reicht es wohl. Sie trank einen Schluck, setzte den Becher auf den Boden neben dem Bett ab, drehte sich auf die Seite, hickste ein-, zweimal und schlief ein. John schlug das Buch aufs Geratewohl auf. Nein, zu leben im Schweiß und Brodem eines eklen Betts, gebrüht in Fäulnis, buhlend und sich paarend, über dem garstigen Nest? Die fremdartigen Worte rollten durch seinen Kopf, grollten wie sprechender Donner. Wie die Trommeln hätten Trommeln sprechen können, bei den Sommertänzen, wie die Männer, wenn sie das Maislied sangen, herrlich, herrlich, zum Weinen, wie der alte Mizima, wenn er über seine Federn und seine geschnitzten Stöcke und seine Stein- und Knochenstücke den Zauber sang. »Kiatla, Zilu, Silokwe, Silokwe«, »Kiai, Silu, Silu, Zit«, nur noch besser als Mizimas Zauber, weil es mehr bedeutete, weil es zu ihm sprach, wunderbar und nur halb verständlich sprach, schrecklich schöner Zauber über Linda, Linda, die schnarchend dort vor ihm lag, mit dem leeren Becher neben sich auf dem Boden, von Linda und Popeye, Linda und Popeye. Er hasste Popeye immer mehr. Dass einer lächeln kann, und immer lächeln und doch ein Schurke sein. Fühlloser, falscher, geiler, schnöder Bube. Was bedeuteten die Worte wirklich? Er ahnte es nur. Aber ihr Zauber war stark und grollte in seinem Kopf, und beinahe war es so, als hätte er Popeye vorher nicht richtig gehasst, weil er nie hatte sagen können, wie sehr er ihn hasste. Aber jetzt hatte er diese Worte, Worte wie Trommeln, Gesänge und Zauber. Die Worte und die sehr, sehr seltsame Geschichte, aus der sie stammten. Er wurde aus ihr kein bisschen schlau, aber sie war herrlich, herrlich trotz alledem. Sie gaben ihm einen Grund, Popeye zu hassen. Sie machten Popeye überhaupt viel realer. Eines Tages, als er vom Spielen heimkam, stand die Tür zur inneren Kammer offen. Und da sah er sie zusammen schlafend im Bett liegen. Die weiße Linda und der fast schwarze Popeye daneben, eine Hand unter ihrer Schulter, die andere dunkle Hand auf ihrer Brust, und wie eine schwarze, würgende Schlange lag einer seiner langen Zöpfe quer über ihrem Hals. Popeyes Kalebasse und ein Becher standen neben dem Bett auf dem Boden. Linda schnarchte. Sein Herz war weg. Es blieb nur ein Loch. Er war leer. Leer und kalt. Übel war ihm, schwindlig. Er lehnte sich gegen die Wand, suchte Halt. Fühlloser, falscher, geiler, schnöder Bube. Wie Trommeln, wie Männer, die den Mais besangen, wie Zauber hallten die Worte in seinem Kopf. War ihm eben noch kalt gewesen, so war ihm jetzt urplötzlich heiß. Das Blut schoss ihm in die Wangen, die Kammer verschwamm vor seinen Augen und wurde schwarz. Er malte mit den Zähnen. »Ich bringe ihn um, ich bringe ihn um«, sagte er immerzu. Und plötzlich waren da noch andere Worte. »Wenn er berauscht ist, schlafend in der Wut, in seines Betts blutschänderischen Freuden.« Der Zauber war auf seiner Seite. Der Zauber lieferte Gründe und gab Anweisungen. Er trat in den Vorraum zurück. »Wenn er berauscht ist, schlafend.« Das Messer zum Zerteilen des Fleisches lag vor der Herdstelle. Er nahm es hoch und schlich auf Zehenspitzen wieder zur Tür zurück. »Wenn er berauscht ist, schlafend, schlafend.« Er stürzte durchs Zimmer und stach zu. »Ah, Blut!« stach erneut zu, als Popé sich regte, hob die Hand, um ein weiteres Mal zuzustechen, doch da war sein Handgelenk umfasst, gepackt und »Ah, ah!« verdreht. Er konnte sich nicht rühren, er war gefangen, und da, dicht vor ihm, Popés kleine schwarze Augen, sie durchbohrten ihn. Er sah weg. An Popés linker Schulter waren zwei Schnitte. »Oh, so viel Blut«, zeterte Linda, »so viel Blut!« Popé hob die andere Hand, um ihn zu schlagen, wie er glaubte. Er wappnete sich. Doch die Hand griff ihm nur unter das Kinn und drehte sein Gesicht so, dass er Popé erneut in die Augen sehen musste. Eine lange Zeit, Stunden um Stunden. Und dann, er konnte nicht anders, musste er weinen. Popé lachte schallend. »Geh«, sagte er in den anderen, den indianischen Worten. »Geh, tapferer Ayuta!« Er war in die äußere Kammer geflohen, um seine Tränen zu verbergen. »Du bist 15, sagte der alte Mizima in den indianischen Worten. »Jetzt darf ich dich lehren, den Lehm zu formen.« Sie hockten am Fluss und arbeiteten Seite an Seite. Zuerst begann Mizima und nahm einen Klumpen angefeuchteten Lehm in die Hände. »Formen wir einen kleinen Mond.« Der alte Mann drückte den Klumpen zu einer Scheibe, bog die Ränder auf. Aus dem Mond wurde eine flache Schale. Langsam und ungeschickt ahmte er die fingerfertigen Bewegungen des Alten nach. »Ein Mond, eine Schale und jetzt eine Schlange.« Mizima rollte ein weiteres Stück Lehm zu einem langen, biegsamen Wulst, wand ihn rings um die Schale herum und drückte ihn am Rand fest. »Und noch eine Schlange, und noch eine, und noch eine.« Ring um Ring baute Mizima die Wände des Tongefäßes auf. Es war zuerst eng, dann weit und zum Hals hin wieder eng. Mizima drückte und klopfte, strich und schrappte, bis schließlich vor ihnen der traditionelle Wasserkrug von Malpais stand, nur cremig weiß anstatt schwarz und noch ganz weich. Eine bucklige Parodie, sein eigener Krug, stand daneben. Beim Vergleich der beiden Krüge musste er lachen. »Aber der nächste wird besser«, sagte er und befeuchtete neuen Lehm. Zu formen, zu gestalten, zu spüren, wie seine Finger geschickter und kräftiger wurden, all das bereitete ihm große Freude. »A, B, C und Vitamin D«, sang er bei der Arbeit vor sich hin, »Fett in der Leber, Dorsch in der See.« Auch Mizima sang. Sein Gesang drehte sich um das Erlegen eines Bären. Sie arbeiteten den ganzen Tag, und den ganzen Tag blieb er von tiefer, selbstvergessener Freude durchdrungen. »Im Winter«, sagte der alte Mizima, »werde ich dich dann lehren, einen Bogen zu schnitzen.« Er stand lange vor dem Haus, und schließlich war die Zeremonie drinnen zu Ende. Die Tür ging auf, sie kamen heraus. Zuerst erschien Kotlu mit ausgestreckter und fest verschlossener rechter Hand, als halte er darin ein kostbares Juwel. Ihm folgte mit ähnlich geschlossener Faust Kiakime. Sie gingen schweigend, und schweigend folgten ihnen die Brüder und Schwestern, Vettern und Cousinen und alle Alten. Sie zogen aus dem Dorf hinaus über die Mesa. Am Rande des Abgrunds hielten sie an und wandten sich der aufgehenden Sonne zu. Kotlu öffnete die Hand. Auf seinem Handteller lag weiß eine Prise Maismehl, Er blies sanft darüber hinweg, murmelte ein paar Worte und warf die Handvoll weißer Körnchen dann in die Sonne. Kiakime tat es ihm gleich. Dann trat Kiakimes Vater vor, hob einen federgeschmückten Gebetsstock, sprach ein langes Gebet und schleuderte den Stock dem Mehl hinterher. »Es ist besiegelt«, sagte der alte Mäziner mit lauter Stimme. »Sie sind vermählt.« »Also wenn du mich fragst«, hatte Linda bemerkt, als sie sich abwandten, »machen sie sehr viel Wind um sehr wenig. In zivilisierten Ländern braucht ein Junge, wenn er ein Mädchen nehmen will, nur... Aber John, wo willst du denn hin?« Er beachtete sie nicht, sondern lief weiter. »Weg, nur weg. Hauptsache für sich und allein sein.« Es war besiegelt. Die Worte des alten Mizima hallten in seinem Kopf wieder. »Besiegelt, besiegelt.« Stumm und von Ferne, aber doch inbrünstig, verzweifelt und hoffnungslos, hatte er Kiakime geliebt. Und nun war es besiegelt. Er war 16. Bei Vollmond würde in der Antilopen-Kiva geheimes Wissen weitergegeben, würden geheime Rituale vollzogen und ertragen werden. Sie würden als Jungen in den Kiva hinabsteigen und als Männer wieder hervorkommen. Sie warteten darauf mit ebenso viel Angst wie Ungeduld. Dann endlich war der Tag gekommen. Die Sonne ging unter, der Mond auf. Er zog mit allen seinen Altersgenossen zur Kiva. Vor dem Eingang standen die schwarzen Schatten der Männer. Eine Leiter führte hinab in rotschimmernde Tiefe. Schon kletterten die ersten Jungen hinab. Da trat plötzlich einer der Männer vor, packte ihn am Arm und zerrte ihn aus der Reihe. Er riss sich los und duckte sich wieder zwischen die anderen. Da schlug ihn der Mann und zog ihn am Haar. »Du nicht, Weißhaar!« Und ein anderer Mann. »Nicht du, Sohn einer Hündin!« Die Jungen johlten. »Geh!« Doch noch immer drückte er sich am Rand der Gruppe herum. »Geh!« brüllten die Männer. Einer bückte sich, nahm einen Stein hoch, warf ihn. »Geh! Geh! Geh!« Ein Steinhagel begleitete die Rufe. Blutend lief er im Dunkeln davon. Aus der rot erleuchteten Kiva stieg Gesang. Dann war auch der letzte der Jungen die Leiter hinabgeklettert. Er war ganz allein. Ganz allein außerhalb des Dorfes auf der nackten Ebene des Tafelbergs. Wie verblichene Knochen lagen die Felsen im fahlen Schein des Mondes, den unten im Tal die Kojoten anheulten. Seine Prellungen schmerzten, noch immer bluteten die Schnittwunden, aber nicht vor Schmerz schluchzte er, sondern weil er allein war, weil er allein hinausgetrieben worden war in die Skelettwelt von Felsen und Mond. Am Rande des Steilabbruchs hockte er sich hin. Der Mond schien in seinem Rücken, er blickte in die schwarzen Schlagschatten des Tafelbergs hinab, in den schwarzen Schatten des Todes. Er brauchte nur einen einzigen Schritt zu tun, einen Satz zu machen. Er streckte im Mondlicht die rechte Hand aus. Aus einem Schnitt an seinem Handgelenk quoll immer noch Blut. Alle paar Sekunden fiel ein Tropfen, fast farblos, im toten Licht. Tropf, Tropf, Tropf. Morgen und morgen und dann wieder morgen. Er hatte die Zeit und den Tod und Gott gefunden. Allein. »Immer allein«, sagte der junge Mann. Die Worte erzeugten in Bernards Kopf ein trauriges Echo. »Allein? Allein?« »Ich auch«, brach es vertrauensvoll aus ihm heraus. »Furchtbar allein!« »Tatsächlich?« John wirkte überrascht. »Ich dachte an dem anderen Ort. Linda hat immer gesagt, dort sei niemand jemals allein.« Bernard wurde vor Verlegenheit rot. »Nun«, murmelte er mit abgewandtem Blick, »ich bin wahrscheinlich ziemlich anders als andere. Wenn man zufällig anders dekantiert wurde...« »Ja, das ist das Problem«, der junge Mann nickte. »Wenn man anders ist, wird man zwangsläufig einsam. Sie sind gemein zu einem. Wissen Sie, dass Sie mich von allem ausgeschlossen haben?« »Als die anderen Jungen hinausgeschickt wurden, um die Nacht in den Bergen zu verbringen, Sie wissen schon, um im Traum das eigene heilige Tier zu schauen, durfte ich nicht mit. Keines der Geheimnisse wurde mir anvertraut. Aber ich habe es für mich allein getan«, fügte er hinzu. habe 5 Tage lang nichts gegessen und bin dann eines Nachts allein dort in die Berge gestiegen.« Er zeigte mit dem Finger. Bernard lächelte herablassend. Er fragte, »Und, haben Sie etwas geträumt?« Der andere nickte. »Aber ich darf Ihnen nicht sagen, was.« Er schwieg einen Augenblick, dann fuhr er in gedämpftem Ton fort. »Einmal habe ich etwas getan, was niemand sonst getan hat. Ich habe mich mitten am Tag, mitten im Sommer, mit ausgebreiteten Armen vor einen Felsen gestellt, wie Jesus am Kreuz.« »Wozu das denn?« »Ich wollte wissen, wie es ist, ans Kreuz geschlagen zu sein, dort in der prallen Sonne zu hängen.« »Aber warum denn?« »Warum?« »Tja«, er zögerte, »weil ich fand, dass ich es sollte. Wenn Jesus das ertragen konnte, und wenn man etwas verbrochen hat, außerdem war ich unglücklich. Auch das war ein Grund.« »Scheint mir eine seltsame Kur für düstere Stimmungen zu sein«, sagte Bernard. Genau besehen allerdings fand er, dass es einen gewissen Sinn ergab. Mehr jedenfalls als die Einnahme von Soma. »Ich habe nach einiger Zeit das Bewusstsein verloren«, sagte der junge Mann. »Ich bin aufs Gesicht gefallen. Sehen Sie die Narbe?« Er hob sein dichtes gelbes Haar von der Stirn. An seiner rechten Schläfe war helles, vernarbtes Gewebe zu sehen. Bernard sah hin und mit einem Frösteln rasch wieder weg. Nicht, dass seine Konditionierung ihn besonders mitfühlend gemacht hätte, eher furchtbar zimperlich. Schon der Gedanke an Krankheiten oder Wunden schreckte ihn nicht nur, sondern stieß ihn ab, ja, ekelte ihn, wie Dreck oder Missbildungen oder das Alter. Rasch wechselte er das Thema. »Ich frage mich, ob Sie nicht vielleicht Lust hätten, mit uns nach London zurückzukehren«, meinte er, und eröffnete mit diesem Manöver einen Feldzug, an dessen Taktik er seit dem Moment insgeheim feilte, da er in dem kleinen Haus begriffen hatte, wer der Vater dieses jungen Wilden sein musste. »Würde Ihnen das gefallen?« Das Gesicht des jungen Mannes leuchtete auf. »Ist das Ihr Ernst?« »Selbstverständlich.« »Das heißt, wenn ich die Erlaubnis bekomme.« »Linda auch?« »Nun...« Gewisse Zweifel ließen ihn zögern. »Diese widerwärtige Kreatur. Nein, unmöglich. Es sei denn, Bernard dämmerte, dass gerade das Widerwärtige sich als unschätzbarer Vorteil erweisen könnte.« »Natürlich«, rief er, um sein anfängliches Zögern durch übertrieben herzliche Zustimmung wettzumachen. Der junge Mann holte tief Luft. »Wenn ich mir vorstelle, dass ich bewahrheiten könnte, wovon ich mein Leben lang träume, wissen Sie noch, was Miranda sagt?« »Wer ist denn Miranda?« Aber der junge Mann hatte ihn offenbar nicht gehört. »Ein Wunder«, deklamierte er mit leuchtenden Augen und erhitzten Wangen. »Wie viele herrliche Geschöpfe hier! Wie schön die Menschheit ist! O schöne neue Welt, die solche Wesen trägt!« Er wurde tiefrot. Er dachte plötzlich an Lenina, diesen Engel in flaschengrüner Viskose, vor Jugend und Nährcreme schimmernd, rundlich, gütig lächelnd. Seine Stimme wankte. »O schöne neue Welt«, hob er an und unterbrach sich plötzlich. Das Blut verließ seine Wangen, bis sie weiß waren wie Papier. »Sind Sie mit ihr vermählt?«, fragte er. »Was bitte?« »Vermählt! Sie wissen schon. Für immer!« »Mit den indianischen Worten sagt man, für immer. Es ist unauflöslich.« »Lieber Ford, nein!« Bernard musste lachen. John lachte auch, aber aus ganz anderem Grund, lachte vor Freude. »O schöne neue Welt«, wiederholte er, »o schöne neue Welt, die solche Wesen trägt! Lassen Sie uns sofort aufbrechen!« »Sie haben wirklich manchmal eine sehr wunderliche Art zu sprechen«, bemerkte Bernard und starrte den jungen Mann verdattert an. »Außerdem wäre es vielleicht ratsam zu warten, bis Sie die neue Welt tatsächlich gesehen haben. Meinen Sie nicht?«